Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Neunter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Adrian hatte das jahrelang beharrlich gehegte und geäußerte Anliegen Rudi Schwertfegers erfüllt und ihm ein Violinkonzert auf den Leib geschrieben, ihm das glänzende, geigerisch außerordentlich dankbare Stück auch persönlich zugeeignet und ihn sogar nach Wien zur Erstaufführung begleitet. Ich werde an Ihrem Ort die Tatsache besprechen, dass er einige Monate später, it est gegen Ende 1924, auch den Wiederholungen in Bern und Zürich beiwohnte. Demzuvor aber möchte ich in ernstestem Zusammenhang auf die vielleicht vorlaute, vielleicht mir nicht anstehende Kennzeichnung zurückkommen, die ich dieser Komposition zuteil werden ließ, des Sinnes, sie falle durch eine gewisse verbindliche, virtuos-konzertante Willfährigkeit der musikalischen Haltung ein wenig aus dem Rahmen von Leverkühns unerbittlich radikalem und zugeständnislosem Gesamtwerk. Es ist ein besonderes mit dem Stück. Es gibt dort einen Leitakkord, der für mein Ohr etwas Französisches hat, C, G, E, B, D, Fis, A. In ihm hat man sozusagen die Seele des Werkes, ein in seiner Art wundervoller melodischer Wurf. Es ist eine der schon körperlich wirkenden, das himmlische streifenden Schönheitsmanifestationen, deren nur die Musik und sonst keine Kunst fähig ist. Der Schweiß perlte jedes Mal unter Rudis lockig aufstrebendem Blondhaar, wenn er die Aufgabe durchgeführt, besonders in dem äußerst ausgelassenen und virtuosen Mittelsatz, einem Scherzo, worin sich ein Zitat aus Tartinis Teufelstrillersonate findet. Das Weiße seiner hübschen, cyanenblauen Augen war dann von rotem Geäder durchzogen. Wie viel Schadloshaltung, wie viel Gelegenheit zum Flirt in einem gesteigerten Sinn des Wortes war ihm gewährt in diesem Werk. Das ist, Adrian, die Apotheose der Salonmusik. Ich kann an das hybride Erzeugnis nicht denken, ohne mich eines Gesprächs zu erinnern, dessen Schauplatz die Wohnung des Fabrikanten Bullinger in der Wiedenmeierstraße zu München war, die Belletage des von ihm erbauten herrschaftlichen Mietshauses. Niemand, auch ich nicht, sah einen Grund, die kulinarischen Annehmlichkeiten seiner Empfänge und den eleganten Rahmen zu verschmähen, den seine Salons für eine anregende Unterhaltung boten. Dieses Mal waren Jeanette Scheuerl, Herr und Frau Knöterich, Schild Knapp, Rudi Schwertfeger, Zink und Spengler, der Numismatiker Kranich, der Verleger Radbruch und Gattin, die Schauspielerin Zwitscher, die Lustspielautorin aus der Bukowina, Binder Majorescu mit Namen, dazu ich und meine liebe Frau zugegen. Aber auch Adrian war gekommen. Diesen Abend gab er sich recht bequem und gesprächig, woran ich Bullingers mit Angostura gewürztem Champagner-Cocktail und seinem wundervollen Pfälzer einiges Verdienst zuschreibe. Damals hatte die Grammophonplatte angefangen, eine sehr glückliche Entwicklung zu nehmen, und Bullinger ließ aus seinem kostbaren Schrankapparat mehreres Genussreiche erschallen. den wohlgespielten Walzer aus Gounods Faust, wie ich mich erinnere, zuerst. Als Melodie eines Volkstanzes auf der Wiese ist er entschieden zu elegant und salonmäßig. Dieser Stil, lieber Spengler, passt viel besser zu der reizenden Ballmusik in Berlioz' fantastischer Sinfonie. Haben Sie das Stück, Herr Bullinger? Nein, diese Platte ist leider nicht da. Zum Vergleich dann mit dem Französischen bitte der Wiener Tonfall. Ja, gerne. Johann Strauss der Jüngere. Aber langweilen wir mit all diesem leichtfertigen Zeug, Dr. Leverkühn? Bullinger fand besorgte Zustimmung, nach der Adrian sich erstaunt umhörte, da er die Frage nicht aufgefasst hatte. Als man sie ihm wiederholte, protestierte er lebhaft. Um Gottes Willen, nein. Das ist ein Missverständnis. Niemand kann an diesen in ihrer Art meisterhaften Dingen mehr Vergnügen haben als ich. Sie unterschätzen meine musikalische Erziehung. Ich hatte in zarter Jugend einen Lehrer, der zu verliebt war in jeden, aber auch jeden organisierten Lärm, als dass man irgendwelche Hochnäsigkeit in musikalischen Dingen von ihm hätte lernen können. Für ihn war Musik Musik, wenn es eben nur welche war. Und gegen das Wort von Goethe, die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten, fand er einzuwenden, dass das Leichte auch schwer ist, wenn es gut ist, was es ebenso wohl sein kann wie das Schwere. Davon ist etwas bei mir hängen geblieben. Allerdings habe ich ihn immer dahin verstanden, dass man sehr sattelfest sein muss im Schweren und Guten, um es so mit dem Leichten aufzunehmen. Ein Schweigen ging durch das Zimmer. Jesus, nein. Im Grunde hatte er gesagt, dass er ganz allein das Recht habe, sich an den dargebotenen Gefälligkeiten zu freuen. Magnifik. Man versuchte es nicht so zu verstehen, argwöhnte aber, dass er es gemeint hatte. Man sollte... Naja. Echt Adrian Leverkühn. Echt Adrian Leverkühn, rief Schwertfeger, rot im Gesicht von zahlreichen Véhicules, aber nicht nur davon. Ich wusste, dass er sich heimlich gekränkt fühlte. Herr Bullinger, Sie haben nicht zufällig die Des-Dur-Arie der Delila aus Samson von Saint-Saëns in Ihrer Sammlung? Ich? Die Arie nicht haben, mein Lieber, Sie denken wohl dies und das von mir. Hier ist sie und gar nicht zufällig, wie ich Sie versichern kann. Ah, gut. Es kommt mir in den Sinn, weil Kretschmer, das war mein Lehrer, ein Organist, ein Fugenmensch, müssen Sie wissen, ein wahres Faible dafür hatte. Nebenbei konnte er auch darüber lachen, aber das wollte nichts gegen seine Bewunderung sagen, die vielleicht nur dem Beispielhaften der Sache galt. Silenzio. Die Nadel griff an. Bullinger senkte den schweren Deckel darüber. Man verstand das »Mon cœur s'ouvre à ta voix« und dann kaum noch etwas, aber der Gesang war wundervoll in seiner Wärme, Zärtlichkeit, dunklen Glückesklage, wie die Melodie, die ja in beiden gleichgebauten Strophen der Arie erst in der Mitte zu ihrem vollen Schönheitsgange ansetzt und ihn betörend vollendet, besonders das zweite Mal, wo die Geige nun doch ganz klangvoll die üppige Gesangslinie genussreich mitzieht und ihre Schlussfigur in wehmütig zartem Nachspiel repetiert. Man war ergriffen. Eine Dame tupfte sich mit dem gestickten Ausgetüchlein ein Auge. Blödsinnig schön. Blödsinnig schön, sagte Bullinger, einer unter Ästheten seit längerem beliebten und stehenden Redensart sich bedienend, die das schwärmerische Urteil schön, derb, kennerhaft ernüchterte. Man konnte wohl sagen, dass sie hier ganz exakt und nach dem Wortsinn am Platze war, und das mochte es sein, was Adrian erheiterte. Nun also, Sie verstehen nun, dass ein ernster Mann imstande ist, die Nummer anzubeten. Geistige Schönheit ist es zwar nicht, sondern exemplarisch sinnliche, aber vor dem Sinnlichen soll man sich am Ende weder fürchten noch schämen. Vielleicht doch, ließ Dr. Kranich, der Direktor des Münzkabinetts, sich vernehmen. In der Kunst vielleicht doch. Auf diesem Gebiet darf oder soll man sich wohl in der Tat vor dem Nichts als Sinnlichen fürchten und sich seiner schämen. Denn es ist das Gemeine, nach der Bestimmung des Dichters, gemein ist alles, was nicht zum Geiste spricht und kein anderes als ein sinnliches Interesse erregt. Ein nobles Wort. Man tut sehr gut, es eine Weile nachklingen zu lassen, bevor man das Geringste dagegen erinnert. Und was würden Sie erinnern? Adrian hatte ein Achselzucken und eine Mundbewegung, die ungefähr ausdrückte, ich kann nichts für die Tatsachen, bevor er sagte, der Idealismus lässt außer Acht, dass der Geist durchaus nicht nur von Geistigem angesprochen wird, sondern von der animalischen Schwermut sinnlicher Schönheit aufs Tiefste ergriffen werden kann. Sogar der Frivolität hat er schon Huldigungen dargebracht. Philine ist doch am Ende nur ein Hürchen, aber Wilhelm Meister, der seinem Autor nicht gar fernsteht, zollt ihr eine Achtung, mit der die Gemeinheit sinnlicher Unschuld offen geleugnet wird. Die Betulichkeit und die Duldsamkeit gegen das Zweideutige sind nie als die vorbildlichsten Züge im Charakter unseres Olympias angesehen worden. Im Übrigen kann man wohl eine Gefahr für die Kultur darin sehen, wenn der Geist vor dem Gemeinsinnlichen ein Auge zudrückt oder gar damit blinzelt. Wir denken offenbar verschieden über die Gefahr. Nennen Sie mich doch gleich einen Hasenfuß. Oh, bewahre Gott. Ein Ritter der Furcht und des Tadels ist kein Feigling, sondern eben ein Ritter. Alles, wofür ich eine Lanze brechen möchte, ist eine gewisse Großzügigkeit in Dingen künstlerischer Moralität. Man gewährt sie oder gönnt sie sich, wie mir scheint, in anderen Künsten bereitwilliger als in der Musik. Das mag recht ehrenvoll sein für diese, aber es verengt ihr bedenklich das Lebensfeld. Was bleibt von dem ganzen Klingklang denn übrig, wenn man den rigorosesten geistig-moralischen Maßstab anlegt? Ein paar reine Spektren von Bach. Es bleibt vielleicht überhaupt nichts Hörbares übrig. Bravo. Ich habe aber diese Gesellschaftsszene hier eingeschaltet, nicht nur, weil ich ihre Beziehungen zu dem Konzertstück, an dem Adrian damals arbeitete, so stark empfinde, sondern auch, weil sich mir gleich damals diejenigen Beziehungen aufdrängten zu der Person des jungen Mannes, auf dessen hartnäckiges Betreiben es geschrieben wurde und für den es in mehr als einem Sinn einen Erfolg bedeutete. Wahrscheinlich ist es mein Schicksal, nur steif und trockengrüblerisch über das Phänomen im Allgemeinen sprechen zu können, das Adrian mir eines Tages als eine erstaunliche und immer etwas unnatürliche Alterierung des Verhältnisses von Ich und Nicht-Ich kennzeichnete, das Phänomen der Liebe. Hemmungen der Ehrfurcht vor dem Geheimnis überhaupt und der persönlichen Ehrfurcht noch obendrein kommen hinzu, mir den Mund zu verschließen oder doch mich wortkarg zu machen über die dämonisch umwitterte Abwandlung, die jene an und für sich halb wunderbare, der Abgeschlossenheit des Einzelwesens widersprechende Erscheinung hier erfuhr. Immerhin will ich durchblicken lassen, dass eine spezifische Gewitztheit durch mein Altphilologentum es war, durch eine Eigenschaft also, die sonst eher danach angetan ist, gegen das Leben zu verdummen, welche mich in den Stand setzte, hier überhaupt etwas zu sehen und zu begreifen. Es kann kein Zweifel bestehen, dass eine unermüdliche, durch nichts abzuschreckende Zutraulichkeit über sprödeste Einsamkeit schließlich den Sieg davongetragen hatte, einen Sieg, der bei der polaren, ich betone das Wort, der polaren Verschiedenheit der Partner, dem geistigen Abstande zwischen ihnen, nur einen bestimmten Charakter haben konnte und der koboldhafterweise immer auch in diesem Sinn angestrebt worden war. Es ist mir vollkommen klar, dass für Schwertfegers Flirtnatur die Überwindung der Einsamkeit durch die Zutraulichkeit, bewusst oder unbewusst, von Anfang an diese besondere Meinung und Färbung gehabt hatte, womit nicht gesagt ist, dass sie der edleren Motive ermangelte. Im Gegenteil. Es war dem Werber ganz ernst, wenn er davon sprach, wie notwendig zur Ergänzung seiner Natur ihm Adrians Freundschaft sei, wie sie ihn fördere, hebe, bessere. Nur, dass er unlogisch genug war, zu ihrer Eroberung die angeborenen Mittel des Flirts spielen zu lassen. Und sich dann gekränkt zu fühlen, wenn die schwermütige Neigung, die er erregte, die Merkmale erotischer Ironie nicht verleugnete. Das Merkwürdigste und Ergreifendste für mich bei all dem war es, mit Augen zu sehen, wie der Eroberte nicht gewahr wurde, dass er behext worden war, sondern sich eine Initiative zuschrieb, die doch ganz und gar dem anderen Teil gehörte, wie er voll fantastischen Staunens schien über ein freimütig nicht achtendes Eingehen und Entgegenkommen, dem doch eher der Name der Verführung gebührte. Ja, es ist ein Wunder der Unbeirrbarkeit, Unverwirrbarkeit durch Melancholie und Gefühl. Und ich habe wenig Zweifel, dass diese Verwunderung zurückging bis auf jenen schon fernen Abend, wo Schwertfeger in seinem Zimmer erschienen war, um ihn in die Gesellschaft zurückzubitten, die ohne ihn so langweilig sei. Ein Brief ist vorhanden, den Adrian etwa um die Zeit jener Abendunterhaltung bei Bullinger an Schwertfeger schrieb und den dieser selbstverständlich hätte vernichten sollen, den er aber, teils aus Pietät, teils gewiss auch als Trophäe aufbewahrt hatte. Ich lehne es ab, daraus zu zitieren, sondern will ihn nur als ein menschliches Dokument bezeichnen, das wie das Entblößen einer Wunde wirkt und in dessen schmerzlicher Unverhülltheit der Schreibende wohl gar ein großes Wagnis erblickte. Es war keines. Aber schön war doch die Art, wie sich erwies, dass es keines war. Sofort, eiligst, ohne jede quälende Verzögerung, erfolgte damals ein Besuch des Empfängers in Pfeifering. Eine Aussprache, die Versicherung ernstlichster Dankbarkeit. Eine einfache, kühne und treuherzig zarte Verhaltensweise offenbarte sich, eifrig darauf bedacht, jeder Beschämung vorzubeugen. Ich muss das loben, ich kann nicht umhin, es zu tun. Und mit einer Art von Billigung vermute ich, dass bei dieser Gelegenheit die Ausarbeitung und Zueignung des Violinkonzerts beschlossen wurde. Es führte Adrian nach Wien, es führte ihn danach zusammen mit Rudi Schwertfeger auf das ungarische Gutsschloss. Als sie von dort zurückkehrten, erfreute Rudolf sich des Prärogativs, das bisher von Kindheitswegen ausschließlich mir gehört hatte. Er und Adrian nannten einander Du. Kurz war der Triumph deiner kindischen Dämonie. Unseliges Du! Die Rache war unwillkürlich, prompt, kaltblickend und geheimnisvoll. Ich erzähle. In den letzten Tagen des Jahres 1924 fanden in Bern und Zürich Wiederholungen des erfolgreichen Violinkonzerts statt, im Rahmen zweier Veranstaltungen des Schweizer Kammerorchesters. Dessen Dirigent, Herr Paul Sacher, hat mich unter sehr angenehmen Bedingungen dazu eingeladen. Nicht ohne den Wunsch, der Komponist möge den Aufführungen durch seine Gegenwart ein besonderes Ansehen geben. Adrian widerstrebte, aber Rudolf wusste zu bitten, und das junge Du hatte damals Kraft genug, dem, was da kommen sollte, den Weg zu bahnen. Die Kritik vermerkte eine gewisse Uneinheitlichkeit des Stiles, ja des Niveaus, und auch das Publikum verhielt sich ein wenig spröder als das Wiener. Bereitete aber doch nicht nur den Ausführenden lebhafte Ovationen, sondern bestand an beiden Abenden auch auf dem Erscheinen des Komponisten Adrien, der seinem Interpreten den Gefallen tat, Hand in Hand mit ihm wiederholt für den Beifall zu danken. Dies zweimalig einmalige Vorkommnis also, das persönliche sich Preisgeben der Einsamkeit vor der Menge, habe ich versäumt. Ich war davon ausgeschlossen. Wer ihm das zweite Mal in Zürich beiwohnte und mir davon erzählte, war Jeanette Scheuerl, die sich gerade in dieser Stadt aufhielt und mit Adrian auch in dem Privathause zusammentraf, dessen Logiergäste er und Schwertfeger waren. Es war das in der Mythenstraße nahe dem See gelegene Heim des Herrn und der Frau Reif, eines reichen, kinderlosen und kunstfreundlichen, schon betagten Ehepaars, das sich von jeher ein Vergnügen daraus macht, durchreisenden Künstlern von Rang ein gepflegtes Asyl zu bieten und sie gesellschaftlich zu unterhalten. Der Mann, ein von den Geschäften ausruhender ehemaliger Seidenindustrieller und Schweizer von altdemokratischem Schrot und Korn, ist einem liberalen Frohsinn zugetan und liebt nichts mehr, als mit Damen des Theaters, Heroinen oder Soubretten in seinem Salon zu scharmützieren. Das Paar hatte Schwertfegern zu sich gebeten. Bevor noch sein Name in den Blättern erschienen war, denn als Mäzen mit offener Hand war der alte Industrielle über musikalisch Bevorstehendes früher unterrichtet als alle Welt. Und sie hatten ungesäumt die Einladung auf Adrien ausgedehnt, sobald ihnen sein Kommen bekannt geworden. Ihre Wohnung ist weitläufig, sie bietet reichlichen Gastraum. Und tatsächlich fanden die von Bern Eintreffenden Jeanette Scheuerl schon an Ort und Stelle vor, die, wie alljährlich einmal, gleich für ein paar Wochen dort freundschaftlich einsaß. Doch war nicht sie es, neben der, bei dem Souper, das nach dem Konzert einen kleinen Kreis Zugehöriger im Speisezimmer der Reifs vereinigte, Adrian seinen Platz hatte. Am Ende der Tafel saß rüstig Frau Reif zwischen Adrian und Schwertfeger, die zu weiteren Nachbarinnen links und rechts ein junges oder noch junges und beruflich tätiges Mädchen, Mademoiselle Godot, französische Schweizerin, und ihre Tante hatten, eine grundgutmütige, fast russisch anmutende alte Dame mit Schnurrbärtchen, die von Marie... Dies der Vorname der Godot. Die von Marie Ma Tante oder Tante Isabeau angeredet wurde und allem Anschein nach als Gesellschafterin, Wirtschafterin, Ehrendame mit der Nichte lebt. Von dieser ein Bild zu geben, bin ich wohl berufen, da wenig später aus guten Gründen mein Auge lange in angelegentlicher Prüfung auf ihr ruhte. Dass sie die schönsten schwarzen Augen von der Welt hatte, stelle ich voran. Schwarz wie Jet, wie Teer, wie reife Brombeeren, Augen nicht gar groß, aber von offenem, in seiner Dunkelheit klarem und reinem Aufblick. Unter Brauen, deren feine, ebenmäßige Zeichnung so wenig mit Kosmetik zu schaffen hatte, wie das mäßige Lebensrot der sanften Lippen. Es ist nichts Künstliches, keine nachziehende, untermalende, färbende Aufmachung an dem Mädchen. Ihr nicht eben häufiges Lächeln, ihr noch selteneres Lachen, das immer eine gewisse rührende Anstrengung der wie durchsichtigen Schläfenpartie mit sich brachte, entblößte den Schmelz dicht und ebenmäßig gestellter Zähne. Man wird es verstehen, dass ich mit Liebe und Fleiß die Erscheinung der Frau heraufzurufen suche, mit der Adrian kurze Zeit die Ehe einzugehen gedachte. Sie ist Zeichnerin, Dr. Leverkühn. Adrian war schon im Voraus durch Frau Reif darüber informiert worden. Sie ist eine entwerfende Künstlerin, die für kleinere Pariser Opern und Singspielbühnen, die Gaîté Lyrique, das alte Théâtre du Trianon, Figurinen, Kostüme, Szenenbilder erfindet und ausarbeitet, die dann den Schneidern und Dekorationsmalern als Vorlage dienen. So beschäftigt lebt die aus Nyon am Genfer See gebürtige mit Tante Isabeau in den winzigen Räumen einer Wohnung der Ile de Paris. Der Ruf aber ihrer Tüchtigkeit, Erfindungsgabe, kostümgeschichtlichen Sachverständigkeit und ihres delikaten Geschmacks ist im Wachsen. So erzählte Marie mir, ihrem Tischnachbarn zur Rechten. Ich werde in einigen Wochen nach München kommen. Das Schauspielhaus will mich mit der Ausstattung einer modernen Stilkomödie betrauen. Adrien teilte seine Aufmerksamkeit zwischen ihr und der Hausfrau. Während ihm gegenüber der müde, aber glückliche Rudi mit Ma Tante schäkerte. Mit mir sprach Marie Godot über ihre Pariser Tätigkeit, über junge Erzeugnisse des französischen Balletts und der Oper, die mir nur zum Teil bekannt sind. Werke von Poulenc, Auric, Rieti, über Ravels Daphnis et Chloé und die Jeux von Debussy. Saul Fiedelberg? Kenne ich wohl. Aber gewiss. Ihr Deutsch ist mühelos, mit leichtem, reizendem Fremdakzent. Ihre Stimme von warmem, gewinnendem Timbre. Eine Gesangsstimme, ein Material, zweifellos. Ich wohne für mehrere Tage noch mit meiner Tante im Hotel Eden Ulak. Um genau zu sein, sie ist nach Lage und Farbe der Stimme meiner Mutter nicht nur ähnlich, sondern man glaubt zuweilen wirklich ihre Stimme zu hören, wenn man ihr lauscht. Eine Gesellschaft von immerhin 15 Personen pflegt nach Auflösung der Tischordnung abweichende Gruppen zu bilden, die Berührung zu variieren. Adrien wechselte nach dem Souper mit Marie Godot kaum noch ein Wort. Schwertfeger wollte am nächsten Morgen mit Adrien zurückkehren und äußerte beim Abschied den Wunsch: Ich hoffe doch sehr, den Damen in München wieder zu begegnen. Marie wartete einen Augenblick, bis Adrien den Wunsch wiederholte und stimmte dann freundlich zu. Ja, wir würden uns sehr freuen. Die ersten Wochen des Jahres 1925 waren vergangen, als ich im Blatte las, dass meines Freundes anziehende Züricher Tischdame in unserer Hauptstadt eingetroffen war und dass sie, nicht zufällig, mit ihrer Tante in derselben Schwabinger Pension, wo er nach seiner Rückkehr von Italien einige Tage gewohnt hatte, der Pension Gisella abgestiegen war. Ich habe ihr die Adresse empfohlen. Das Schauspielhaus hat, um das Interesse seines Publikums an der bevorstehenden Premiere zu steigern, die Nachricht lanciert. Und gleich darauf wurde sie uns durch eine Einladung der Schlaginhaufens bestätigt, mit der bekannten Ausstattungskünstlerin bei ihnen den nächsten Samstagabend zu verbringen. Die Spannung, mit der ich diesem Zusammensein entgegensah, kann ich nicht beschreiben. Erwartung, Neugier, Freude, Beklemmung mischten sich in meinem Gemüt zu tiefer Erregung. Warum? Nicht oder nicht nur, weil Adrian nach seiner Rückkehr von jener Schweizer Kunstreise mir unter anderem von seiner Begegnung mit Marien erzählt und mir von ihrer Person eine Schilderung gegeben hatte, die mich sogleich hatte aufhorchen lassen. Es kam jedoch etwas anderes hinzu. Bei meinem nächsten Besuch in Pfeifferring nämlich ließ Adrian verschiedene Bemerkungen fallen, des Sinnes, vielleicht habe er nun die längste Zeit hier gehaust. Veränderungen in meinem äußeren Leben stehen möglicherweise bevor, Zeitblom. Mit der Einzelgängerei mag es bald ein Ende nehmen. Ich gehe mit der Absicht um, ihr ein Ende zu setzen. Etc. Kurzum, Bemerkungen, die nicht anders zu deuten waren, als dass er vorhabe, sich zu verheiraten. Hängen deine Andeutungen mit einem gesellschaftlichen Ungefähr zusammen, das dein Aufenthalt in Zürich mit sich gebracht hat? Wer kann dich hindern, deine Konjekturen zu machen? Lieber, das ist sensationell und ergreifend. Gebiete deinen Wallungen, dass ich 40 werde, ist am Ende Mahnung genug, den Anschluss nicht zu versäumen. Frage also nicht weiter, du wirst ja sehen. Mir selbst verbarg ich nicht die Freude darüber, dass sein Vorhaben die Lösung aus der elbischen Bindung an Schwertfeger bedeutete, und gern wollte ich es als bewusstes Mittel dazu verstehen. Was mir im Kopfe herumging, war nur Adrians seltsame Art, von seiner Absicht zu sprechen. Als hinge ihre Verwirklichung allein von seinem Willen ab und als habe man sich um die Zustimmung des Mädchens gar nicht zu sorgen. Wie bereit war ich, ein Selbstbewusstsein zu bejahen, das nur wählen, nur das Wort seiner Wahl sprechen zu dürfen glaubte. Und doch war ein Zagen in meinem Herzen, das mich wider Willen zweifeln ließ, ob dieser Mann geschaffen sei, Frauenliebe auf sich zu ziehen. Ob die Erwählte vorläufig auch nur eine Ahnung hatte von den Gedanken und Absichten, die er an ihre Person knüpfte, blieb im Dunkeln. Es blieb im Dunkeln für mich, auch nach dem Gesellschaftsabend in der Brienner Straße, der mir die Bekanntschaft mit Marie Godot brachte. Nicht nur die sanfte Nacht ihres Blickes, von der ich wusste, wie sensitiv Adrian darauf ansprach, ihr reizendes Lächeln, ihre musikalische Stimme nahmen mich für sie ein. Auch die freundliche und intelligente Gehaltenheit ihres Wesens, die alles girrend weibchenhafte, unter sich lassende Sachlichkeit, Bestimmtheit, ja kurz Angebundenheit der selbstständig werktätigen Frau, trat nicht in ihr ihm die Welt, vor der seine Einsamkeit scheute, auch was man in artistisch-musikalischer Hinsicht die Welt, das Außerdeutsche nennen mochte, in ernstest freundlicher Gestalt, Vertrauen erweckend, Ergänzung verheißend, zur Vereinigung ermutigend, entgegen? Der Abend bei Schlaginhaufens war kein Diner, sondern ein 9-Uhr-Empfang mit einem Erfrischungsbuffet in dem an den Säulensalon stoßenden Esszimmer. Das gesellschaftliche Bild hatte sich seit dem Kriege wesentlich geändert. Kein Baron Riedesel trat länger hier für das Graziöse ein. Längst war der klavierspielende Reitersmann in der Versenkung der Geschichte verschwunden. Unsere Gastgeberin, die Geborene von Plausig, hatte manchen Verzicht leisten und ihr Ideal, die Verbindung von Geburtsadel und Künstlertum, fast gänzlich fallen lassen müssen. Ein Beobachter hätte mich mehr mit Marie Godot und ihrem guten Tantchen zusammengesehen als Adrian, der zweifellos ihretwegen gekommen war. Wie wäre er sonst überhaupt gekommen? Rudi Schwertfeger war auch mit uns. Ich bin entzückt, Sie wiederzusehen. Wie in Zürich bringen Sie ma Tante zum Lachen. Und Marie zum Lächeln. Dies war, wie gesagt, ein Samstagabend. Einige Tage später, am Donnerstag, hörte ich telefonisch in Freising von Adrian. Zeitblom, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Seine Stimme ließ auf Kopfschmerzen schließen. Ich habe das Gefühl, dass man den Damen in der Pension Gisella ein wenig die Honneurs von München machen müsse. Ich plane, ihnen einen Ausflug in die Umgebung zu bieten, wozu das schöne Winterwetter ja einlädt. Ich erhebe keinen Anspruch auf die Autorschaft der Idee. Sie ist von Schwertfeger ausgegangen. Was meinst du? Das alles finde ich vorzüglich. Ich bitte dich nun, Folgendes zu verstehen, Zeitblom. Der Plan ist, wie gesagt, ursprünglich von Schwertfeger ausgegangen, aber du wirst wohl Sinn für meinen Wunsch haben, dass man in der Pension Gisella nicht diesen Eindruck gewinne. Ich möchte nicht, dass Rudolf dort dazu auffordert, sondern lege einen gewissen Wert darauf, das selber zu tun. Wenn auch wieder nicht allzu direkt. Ob ich nun so gut sein wollte, die Sache für ihn einzufädeln, nämlich so. Vor deinem nächsten Besuch in Pfeifferingen, übermorgen also, suchst du in der Stadt die Damen auf, gewissermaßen als mein Bote, wenn auch nur andeutungsweise als solcher, und überbringst ihnen die Einladung. Du könntest mich durch diesen Freundschaftsdienst jetzt sehr verpflichten. Ich setzte zu Gegenfragen an, unterdrückte sie aber und versprach ihm einfach, nach seinem Wunsche zu tun. Gegenfragen. Ich hatte eigentlich nur eine. Warum nämlich Adrian, wenn er Marien wissen zu lassen wünschte, dass er danach trachtete, sie zu sehen, warum er sich dann nicht direkt an sie wandte, sie anrief, sogar nach München fuhr, beiden Damen einsprach, seine Anregung vorbrachte? Ich wusste damals nicht, dass es sich hier um eine Tendenz, eine Idee, gewissermaßen um die Vorübung zu etwas Späterem handelte, um die Neigung zu der Geliebten, so muss ich das Mädchen nennen, zu schicken, einen anderen das Wort bei ihr führen zu lassen. Vorerst war ich es, dem er das Wort anvertraute, und bereitwillig entledigte ich mich meines Auftrags. Er dankte mir mit dem, so viel ich hörte, ohne Ironie gesprochenen Wort. Nun sieh, es hat doch sein Gutes, verlässige Freunde zu haben. Die Bahnlinie nach dem Passionsdorf, die zum größten Teil dieselbe ist wie nach Garmisch-Partenkirchen und erst zuletzt von ihr abzweigt, führte über Waldshut und Pfeifferring. Adrian wohnte halbwegs zum Ziel. Und so waren nur wir anderen es, nur Schwertfeger, Schildknapp, die Pariser Gäste, meine Frau und ich, die sich am bestimmten Tage gegen 10 Uhr am Zuge im Münchner Hauptbahnhof zusammenfanden. Als Adrian von der Corona mit dem Übermut unternehmender Leute begrüßt in Waldshut zu uns stieg, erfuhr ich einen seltsamen Schrecken, wenn dies Wort meine Empfindungen trifft. Jedenfalls war etwas von Schrecken darin einschlägig. Erst jetzt nämlich wurde mir bewusst, dass in dem Abteil, das wir besetzt hielten, auf engem Raum also, wenn es auch kein Coupé, sondern die offene Sektion eines durchgehenden Waggons zweiter Klasse war, die schwarzen, die blauen und die gleichen Augen, Anziehung und Indifferenz, Erregung und Gleichmut, unter seinen Augen beisammen waren und dass sie beisammen bleiben würden während dieses ganzen Ausflugstages, der damit gewissermaßen im Zeichen stand dieser Konstellation, vielleicht darin hatte stehen sollen, so dass der Eingeweihte in ihr die eigentliche Idee des Tages erkennen mochte. Es traf sich natürlich und richtig, dass nach Adrians Hinzukommen die Landschaft draußen sich ins Bedeutendere zu heben und allerdings aus der Ferne noch verschneite Hochwelt hereinzublicken begann. Ich beobachtete Adrian in der Unterhaltung mit ihr. Er hatte ihr gegenüber Platz genommen, die zwischen Schildknapp und Schwertfeger saß, während das Tantchen sich Helenen und mir in gutmütigem Geplauder widmete. Deutlich konnte ich sehen, wie er sich vor Indiskretion zu hüten hatte beim Anschauen ihres Gesichtes, ihrer Augen. Mit seinen blauen sah Rudolf dieser Versunkenheit, diesem sich besinnen, sich abwenden zu. Da sie sich des Urteils über die Musik bescheiden enthielt, war nur von der Aufführung die Rede. Die Anwesenheit des Solisten darf mich nicht hindern, sein Spiel meisterhaft, vollendet, einfach unübertrefflich zu nennen. Woran Adrian noch einige sehr warme, ja preisende Worte über Rudis künstlerische Entwicklung im Allgemeinen und seine zweifellos große Zukunft schloss. Der Gefeierte schien das nicht hören zu können. Na, der Meister übertreibt entsetzlich. War aber rot vor Vergnügen. Zweifellos war es ihm lieb, vor Marien so herausgestrichen zu werden. Aber die Freude darüber, dass es aus diesem Munde geschah, war auch unverkennbar. Ich habe von der Prager fragmentarischen Aufführung der Apokalypse gehört und gelesen und würde gerne mehr über das Werk erfahren. Sprechen wir nicht von diesen frommen Sünden. Fromme Sünden? Haben Sie das gehört, Mademoiselle Godot? Wie er redet, wie er die Worte zu brauchen weiß. Er ist großartig, unser Meister. Dabei drückte er Adrians Knie, wie es seine Art war. Er gehörte zu den Menschen, die immer zugreifen, berühren, anfassen müssen. Den Oberarm, den Ellbogen, die Schulter. Er tat es sogar bei mir. Und sogar bei Frauen, die es meistens nicht ungern hatten. In Oberammergau kehrte unsere kleine Gesellschaft zum Mittagsmahl in einem Gastlokal ein. Nur zwei Parteien noch außer uns speisten an der Tanzplatte ferner stehenden Tischen. Ein leidend aussehender Herr mit seiner Pflegerin in Diakonissentracht an dem einen, eine Gruppe von Wintersportlern an dem anderen. Auf flachem Podium spielte ein Orchesterchen von 5 Mann den Gästen Salonstücke auf. Was sie boten, war dumm. Und sie boten es auch noch lahm und schlecht, so dass nach dem Backhuhn Rudi Schwertfeger es nicht länger aushielt und beschloss, recht wie es im Buche steht, seinen Stern zu enthüllen. Er nahm dem Violinisten die Geige weg und improvisierte, indem er zum Auflachen der Unsrigen einige Griffe aus der Kadenz seines Violinkonzerts einflocht. Den Musikern standen die Münder offen. Und der Herr Pianist? Können Sie die Humoreske von Dvorak begleiten? Schwertfeger spielte auf der mäßigen Fiedel das allerliebste Stück so keck und brillant, dass er lauten Applaus gewann von jedermann im Lokal, von uns, von den Nachbartischen, den verblüfften Musicis und selbst von den beiden Kellnern. Das ist im Grunde ein konventioneller Spaß, Serenus. Aber dramatisch und reizend nun einmal doch. Kurz, nett. Ganz im Rudi-Schwertfeger-Stil. Wir blieben länger als gedacht, und selbst ein Tänzchen auf der Glasplatte wurde gemacht. Schildknapp und Schwertfeger schritten abwechselnd mit Fräulein Godot und auch mit meiner guten Helene nach Gott weiß welchem Ritus darauf herum, unter den wohlwollenden Blicken dreier Enthaltsamer. Draußen wartete schon der Schlitten, den ich zuvor gerufen hatte, ein geräumiger Zweispänner mit Pelzdecken wohl versehen. Wie ich persönlich eine Vorliebe hege für das warm verpackte Dahingleiten bei gedämpftem Schellenklang durch die reine, kräftige Frostluft, so schienen alle die Situation zu genießen. Es war der glücklichst geplante Teil des Tagesprogramms. Linderhof, das Rokokoschlösschen Ludwigs II., liegt in einer Wald- und Bergeinsamkeit von großartiger Schönheit. Königliche Menschenscheu hätte sich keine märchenhaftere Zuflucht finden können. Wir machten Halt. Wir gingen unter der Führung eines Kastellans durch die überladenen Prunkkabinette. Mit anständigem Interesse, wohl auch mit verhohlenem Kopfschütteln, nahmen wir alles in Augenschein und setzten dann bei aufklärendem Himmel unsere Fahrt gegen Ettal fort. Das Ettal genießt wegen seiner Benediktinerabtei und zugehörigen Barockkirche einen guten architektonischen Ruf. Ich erinnere mich, dass während der Weiterfahrt und dann in dem den frommen Städten schräg gegenüberliegenden, sauber geführten Hotel, wo wir unser Diner einnahmen, das Gespräch sich andauernd um die Person des, wie man so sagt, unglücklichen, warum eigentlich unglücklichen, Königs drehte, mit dessen exzentrischer Lebensphäre wir eben in einige Berührung gekommen. Die Erörterung war im Wesentlichen eine Kontroverse zwischen Rudi Schwertfeger und mir. Jener stand ganz bei der nicht sowohl volkstümlichen als bourgeoisen und offiziell gegebenen Auffassung. Der König war knallverrückt. Und seine Überhändigung an die Psychiater und Irrenwärter, die Einsetzung einer geistig gesunden Regentschaft, eine unbedingte Notwendigkeit für das Land gewesen. Er begriff gar nicht, wie es Widerspruch da überhaupt geben könne. Nach seiner Gewohnheit in solchen Fällen, das heißt, wenn ein Standpunkt ihm allzu neu war, bohrte er seine blauen Augen bei entrüstet aufgeworfenen Lippen abwechselnd in mein rechtes und linkes Auge, während ich sprach. Ich muss sagen und nahm es mit einer gewissen Überraschung wahr, dass der Gegenstand mich beredt machte, obgleich er mich bisher kaum beschäftigt hatte. Wahnsinn ist ein recht schwankender Begriff, den der Spießbürger allzu beliebig nach zweifelhaften Kriterien handhabt. Aber 6 studierte und berufene Irrenärzte haben amtlich den kompletten Wahnsinn des Königs festgestellt und seine Internierung für notwendig erklärt. Das haben diese gefügigen Gelehrten getan, ohne Ludwig je gesehen, ohne ihn auch nur nach ihren Methoden untersucht zu haben. Aufgrund ihres Spruches hat man dem zweifellos aus der Norm fallenden, darum aber durchaus nicht Verrückten, die Verfügung über sich selbst entzogen, ihn zum psychiatrischen Patienten erniedrigt, ihn in ein Seeschloss mit abgeschraubten Türklinken und vergitterten Fenstern gesperrt. Dass er das nicht ertragen, sondern Freiheit oder Tod gesucht und dabei seinen ärztlichen Kerkermeister mit sich in den Tod gerissen hat, spricht für sein Würdegefühl und nicht für die Wahnsinnsdiagnose. Aber seine Verschwendungssucht ist doch ausgemacht, krankhaft und nicht länger tragbar gewesen. Und seine Regierungsunfähigkeit hat sich einfach aus seiner Unwilligkeit zum Regieren ergeben. Er hat das Königsein nur noch geträumt, sich aber geweigert, es nach vernünftigen Normen auszuüben. Damit kann ein Staat nicht leben. Ei, alles Unsinn, Rudolf. Ein normal gebauter Ministerpräsident kann einen modernen Föderativstaat schon regieren. Auch wenn der König zu sensitiv ist, um sein und seiner Kollegen Gesichter auszuhalten. Das Bayernland wäre nicht zugrunde gegangen, auch wenn man Ludwig seine einsamen Liebhabereien weitergegönnt hätte. Und die Verschwendungssucht eines Königs hat gar nichts zu sagen, ist bloße Redensart, ein Schwindel und Vorwand. Das Geld ist ja im Lande geblieben und von den Märchenbauten sind Steinmetzen und Vergolder fett geworden. Überdies haben die Schlösser sich durch die Eintrittsgelder, die man der romantischen Neugier zweier Welten für ihre Besichtigung abnimmt, längst über und über bezahlt gemacht. Wir selbst haben heute dazu beigetragen, die Verrücktheit zum guten Geschäft zu wenden. Aber ich verstehe Sie nicht, Rudolf. Sie blasen die Backen auf vor Erstaunen über meine Apologie, aber ich bin es, der ein Recht hat, sich über Sie zu wundern und nicht zu verstehen, wie gerade Sie, ich meine, als Künstler und kurz, gerade Sie, das mir... Ich suchte nach Worten, warum ich mich über ihn wundern müsse, doch waren keine da. Ich verwirrte mich aber auch darum in meiner Suada, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, Es komme mir nicht zu, in Adrians Gegenwart so das Wort zu führen. Er hätte sprechen sollen. Und doch war es besser, dass ich es tat. Denn die Besorgnis quälte mich, dass er imstande sein könnte, Schwertfegern Recht zu geben. Dem musste ich vorbeugen, indem ich statt seiner für ihn in seinem rechten Geiste sprach. Und es schien auch, dass Marie Godeau mein Eintreten so auffasste und mich, den er um dieses Tages willen zu ihr gesandt, als sein Mundstück betrachtete. Denn sie blickte, während ich mich ereiferte, mehr zu ihm hinüber als auf mich. Gerade so, als hörte sie ihm zu und nicht mir, über dessen Hitze sich allerdings seine Miene immerfort etwas lustig machte, mit einem enigmatischen Lächeln, das fern davon war, mich in meiner Stellvertreterschaft unbedingt zu bestätigen. »Was ist Wahrheit?« »Was ist Wahrheit?« sagte er schließlich. Und rasch fiel Rüdiger Schildknapp ihm bei. Ja, die Wahrheit hat verschiedene Aspekte und in einem Fall wie diesem ist der medizinisch-naturalistische Aspekt zwar vielleicht nicht der superiorste, kann aber doch auch nicht als ganz ungültig abgewiesen werden. In der naturalistischen Wahrheitsanschauung vereinigt sich merkwürdigerweise das Platte mit dem Melancholischen, was kein Angriff auf unseren Rudolf sein soll, der jedenfalls kein Melancholiker ist, aber es kann als Kennzeichnung einer ganzen Epoche gelten, des 19. Jahrhunderts, dem eine entschiedene Neigung zu platter Düsternis eigen gewesen ist. Adrian lachte auf, nicht vor Überraschung natürlich. Man hatte in seiner Gegenwart stets das Gefühl, dass alle Ideen und Gesichtspunkte, die um ihn herum laut wurden, in ihm versammelt waren und dass er, ironisch zuhörend, es den einzelnen menschlichen Verfassungen überließ, sie zu äußern und zu vertreten. Ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben, dass das jugendliche 20. Jahrhundert eine gehobenere und geistesheiterere Lebensstimmung entwickeln möge. In abgerissenen Erörterungen der Frage, ob es dafür Anzeichen gäbe oder nicht, zersplitterte sich das Gespräch und ermüdete. Überhaupt machte Ermüdung nach all den regsam in winterlicher Bergluft verbrachten Stunden sich geltend. Die Heimfahrt verlief eher still, aus Rücksicht schon auf das eingeschlummerte Tantchen. Gegen alle Erwartung und zu meiner stillen, fast heiteren Rührung verließ Adrian uns nicht in Waldshut. Ich möchte es mir doch nicht nehmen lassen, unsere beiden Pariser Gäste nach München zurück und heim zu begleiten. Am Hauptbahnhof verabschiedeten wir anderen alle uns von ihnen und ihm und gingen unsere Wege, während er Tante und Nichte in einer Taxitroschke vor ihre Schwabinger Pension brachte. Erst der gewohnte 11-Uhr-Zug trug ihn in seine bescheidene Einsamkeit zurück, wo er denn von Weitem schon mit dem überhohen Pfeifchen den wachsam schweifenden Kasperl Suso von seinem Kommen verständigte. Ich fahre fort. Über Deutschland schlägt das Verderben zusammen. Im Schutt unserer Städte hausen von Leichenfett die Ratten. Der Donner der russischen Kanonen rollt gegen Berlin. Der Rheinübergang der Angelsachsen war ein Kinderspiel. Unser eigener Wille, der sich mit dem des Feindes vereinigt, scheint ihn dazu gemacht zu haben. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es geht schon auf und bricht daher über dich, du Einwohner des Landes. Aber ich fahre fort. Was nur zwei Tage nach dem geschilderten, mir denkwürdigen Ausflug zwischen Adrian und Rudolf Schwertfeger sich abspielte und wie es sich abspielte, ich weiß es. Und möge man 10-mal den Einwand erheben, ich könne es nicht wissen, da ich nicht dabei gewesen sei. Nein, ich war nicht dabei. Aber heute ist seelische Tatsache, dass ich dabei gewesen bin, denn wer eine Geschichte erlebt und wieder durchlebt hat, wie ich diese hier, den macht seine furchtbare Intimität mit ihr zum Augen- und Ohrenzeugen auch ihrer verborgenen Phasen. Rudi, komme doch so bald wie möglich nach Pfeifferring raus. Ich habe eine äußerst dringliche Angelegenheit mit dir zu besprechen. Der Anruf war 10 Uhr morgens erfolgt, während Adrians Arbeitszeit, und schon nachmittags 4 Uhr war der Geiger zur Stelle. Du hast befohlen? Was ist los? Du bist da. Das ist vorerst die Hauptsache. Ich freue mich, dich zu sehen, sogar mehr als gewöhnlich. Behalte das im Gedächtnis. Es wird allem, was du mir zu sagen hast, einen goldenen Hintergrund geben. Adrian schlug einen Spaziergang vor. Es rede sich besser im Gehen. Dem stimme ich mit Vergnügen zu. Bedauere nur, nicht viel Zeit zu haben, da ich zum 6-Uhr-Zug wieder am Bahnhof sein muss, um meinen Dienst abends in einem Abonnement-Konzert nicht zu versäumen. Entschuldige meine Gedankenlosigkeit. Vielleicht wirst du sie begreiflicher finden, nachdem du mich angehört hast. Tauwetter war eingefallen. Der Schnee, wo er zur Seite geschaufelt war, sickerte und sinterte, und die Wege begannen breich zu werden. Sie gingen gegen den Klammerweiher und an seinem Ufer hin. Und der Ausflug vom Samstag? Hast du dich unterhalten? Glaubst du, die anderen Teilnehmer haben sich unterhalten? Hätte nicht netter verlaufen können. Da wir von dem Ausflug reden, sind wir eigentlich schon bei der Sache. Einer Sache, in der du mich dir jetzt sehr verpflichten könntest. Verpflichten? Ja. Sage, was hältst du von Marie Godot? Die Godot? Die muss wohl jedem gefallen. Sie gefällt doch sicher auch dir. Ach, gefallen ist nicht ganz das rechte Wort. Ich will dir gestehen, dass sie mich seit Zürich schon ernstlich beschäftigt. Dass es mir schwer wird, die Begegnung mit ihr als bloße Episode aufzufassen. Dass mir der Gedanke, sie nächstens wieder ziehen zu lassen, sie vielleicht niemals wiederzusehen, schwer erträglich ist. Mir ist zumute, als möchte und müsste ich sie immer sehen, sie immer um mich haben. Wirklich? Es ist so. Ich bin sicher, du bist mir nicht böse für das Vertrauen, das ich dir schenke. Eben darin besteht dieses Vertrauen, dass ich mich dessen versichert halte. Sei versichert? Sieh alles menschlich an. Ich bin nachgerade 40. Magst du als Freund mir wünschen, dass ich den Rest meiner Tage in dieser Klause verbringe? Ich sage, nimm mich als Menschen, über den es wohl kommen kann, dass er mit einer gewissen Angst vor dem Versäumnis, vor dem zu spät, nach einem wärmeren Heim, einer im vollständigsten Sinn des Wortes zusagenden Gefährtin, kurz nach milderer, menschlicherer Lebensluft verlangt. Vor allem, weil er sich für seine Arbeitslust und Kraft, den menschlichen Gehalt seines zukünftigen Werkes, Gutes und Großes davon verspricht. 4-mal hast du jetzt Mensch und menschlich gesagt. Ich habe gezählt. Offenheit gegen Offenheit. Es zieht sich etwas in mir zusammen, wenn du das Wort gebrauchst. Wenn du es in Bezug auf dich selber gebrauchst. Es nimmt sich so unglaublich unpassend und ja, und beschämend aus in deinem Munde. Entschuldige, dass ich es sage. War deine Musik unmenschlich bisher? Dann verdankt sie ihre Größe am Ende ihrer Unmenschlichkeit. Verzeih die einfältige Bemerkung. Ich möchte kein menschlich inspiriertes Werk von dir hören. Nein? Möchtest du das ganz und gar nicht? Und hast doch schon 3-mal eines vor den Leuten gespielt. Hast es dir widmen lassen. Ich weiß, dass du es nicht darauf absiehst, mir Grausamkeiten zu sagen, aber findest du es nicht grausam, mich wissen zu lassen, dass ich nur aus Unmenschlichkeit bin, was ich bin? Und dass Menschlichkeit mir nicht zusteht? Grausam und gedankenlos, wie ja Grausamkeit immer aus Gedankenlosigkeit kommt. Dass ich mit Menschlichkeit nichts zu tun habe? Nichts zu tun haben darf, sagt mir einer, der mich mit staunenswerter Geduld fürs Menschliche gewann und mich zum Du bekehrte? Einer, bei dem ich zum ersten Mal in meinem Leben menschliche Wärme fand. Es scheint ein vorläufiger Notbehelf gewesen zu sein. Und wenn es das gewesen wäre? Wenn es sich um eine Einübung des Menschlichen, um eine Vorstufe dazu gehandelt hätte, die dadurch, dass sie es war, nichts an Eigenwert verlöre? In meinem Leben war einer, dessen beherztes Ausharren, man kann beinahe sagen, den Tod überwand. Der das Menschliche in mir frei machte, mich das Glück lehrte. Man wird vielleicht nichts davon wissen, es in keiner Biografie schreiben. Aber würde das seinem Verdienst Abbruch tun, die Ehre schmälern, die ihm insgeheim gebührt? Du weißt die Dinge sehr schmeichelhaft für mich zu wenden. Ich wende sie nicht, ich stelle sie hin, wie sie sind. Eigentlich ist ja nicht von mir die Rede, sondern von Marie Godot. Um sie immer zu sehen, sie immer um dich zu haben, wie du sagst, müsstest du sie zur Frau nehmen. Das ist mein Wunsch, meine Hoffnung. Oh. Weiß sie von deinen Gedanken? Ich fürchte, nein. Ich fürchte, ich verfüge nicht über die Ausdrucksmittel, ihr meine Gefühle und Wünsche nahezubringen. Welchen Weg siehst du also? Ich sagte dir ja, dass du mir in dieser schwierigen Angelegenheit sehr wohl tun könntest. Ich möchte dich zu ihr schicken. Mich? Dich, Rudi. Würde es dir so unsinnig vorkommen, wenn du dein Verdienst um mich, ich bin versucht zu sagen, um mein Seelenheil, wenn du es vollmachtest dadurch, dass du den Mittler abgibst, den Dolmetsch zwischen mir und dem Leben, meinen Fürsprecher beim Glück? Das ist eine Idee von mir, ein Einfall, wie er einem beim Komponieren kommt. Man muss immer von vornherein annehmen, dass so ein Einfall nicht vollkommen neu ist. Was ist den Noten nach ganz und gar neu? Aber so, wie es sich hier ergibt, an dieser Stelle, in diesem Zusammenhang und dieser Beleuchtung, mag das Dagewesene doch neu, lebensneu sozusagen, originell und einmalig sein. Die Neuheit ist meine letzte Sorge. Wenn ich dich recht verstehe, soll ich für dich bei Marie den Freiwerber machen. Für dich bei ihr um ihre Hand anhalten. Du hast mich recht verstanden und konntest mich kaum misshören. Die Leichtigkeit, mit der du mich verstehst, spricht für die Natürlichkeit der Sache. Wenn du dich nun zu ihr aufmachst, dann erzähle ihr von mir. Versuche sie sanft und heiter auf deine nette Art, ob sie mich lieben könnte. Willst du? Du musst mir ihr volles Ja nicht bringen, bewahre. Ein bisschen Hoffnung genügt durchaus zum Abschluss deiner Sendung. Bringst du mir so viel zurück, dass der Gedanke, mein Leben mit mir zu teilen, ihr nicht ganz und gar zuwider, nicht ungeheuerlich ist. Dann kommt meine Stunde. Dann will ich selber mit ihr und ihrem Tantchen reden. Sie hatten den Rombühel zu ihrer Linken gelassen und gingen durch das Fichtenwäldchen, das dahinter liegt und von dessen Zweigen es tropfte. Dann schlugen sie den Weg am Rande des Dorfes ein, der sie zurückführte. Rudolf, nachdem man eine Weile geschwiegen hatte, hob wieder an. Dass es mir leicht fallen wird, dort gut von dir zu reden, wirst du mir glauben. Ich will aber ganz offen mit dir sein. So offen wie du mit mir. Als du mich fragtest, was ich von Marie Godot hielte, war ich schnell mit der Antwort bereit, die müsste wohl jedem gefallen. Ich will dir gestehen, dass in der Antwort mehr lag, als ihr so ohne weiteres anzuhören ist. Du siehst mich ehrlich gespannt auf dein Geständnis. Eigentlich hast du es schon gehört. Das Mädel, ja, du magst den Ausdruck nicht. Das Mädchen also, Marie, ist auch mir nicht gleichgültig. Und wenn ich sage nicht gleichgültig, so ist damit wieder das Rechte noch nicht recht gesagt. Das Mädel ist das Netteste und Liebste, glaube ich, was mir an Weiblichkeit je vorgekommen ist. Schon in Zürich, ich hatte gespielt, ich hatte dich gespielt und war warm und empfänglich, hat sie es mir angetan. Und hier, du weißt, den Ausflug habe ich vorgeschlagen und zwischendurch, das weißt du nicht, habe ich sie auch gesehen. Ich habe mit ihr und Tante Isabeau in der Pension Gisela Tee getrunken. Wir haben uns furchtbar nett unterhalten. Ich wiederhole, Adri, dass ich nur durch unser heutiges Gespräch, nur um unserer gegenseitigen Offenheit willen, darauf zu sprechen komme. Nein, das habe ich nicht gewusst. Von deinen Gefühlen nicht und nicht vom Tee. Ich scheine lächerlicherweise vergessen zu haben, dass auch du von Fleisch und Blut bist. und nicht in Asbest gewickelt gegen den Reiz des Holden und Schönen. Du liebst sie also, oder sagen wir, du bist verliebt in sie. Nun aber lass mich dich eines fragen. Steht es so, dass unsere Absichten sich überkreuzen? Dass du sie bitten wolltest, deine Frau zu werden? Nein, ich habe daran noch nicht gedacht. Nicht? Gedachtest du etwa, sie einfach zu verführen? Wie du sprichst, Adrian. Sprich nicht so, nein. Auch daran habe ich nicht gedacht. Nun, dann lass dir sagen, dass dein Geständnis, dein offenes und dankenswertes Geständnis, viel eher danach angetan ist, mich an meiner Bitte nur fester halten zu lassen, als dass es mich bestimmen könnte, davon abzustehen. Wie meinst du? Ich meine es in manchem Sinn. Ich habe dich zu diesem Liebesdienst ersehen, weil du dabei weit mehr in deinem Element bist, als sagen wir Serenus Zeitblum. Weil von dir ein Etwas ausgeht, das ihm fehlt und das ich meinen Wünschen und Hoffnungen für günstig erachte. Dies ohnehin. Nun aber teilst du sogar meine Empfindungen in gewissem Grad, ohne doch, wie du mir versicherst, meine Absichten zu teilen. Du wirst aus eigener Empfindung sprechen, für mich und meine Absicht. Unmöglich kann ich mir einen berufeneren, erwünschteren Werber denken. Wenn du es in diesem Lichte siehst... Ich glaube nicht, dass ich es nur in diesem sehe. Ich sehe es auch im Lichte des Opfers. Und du kannst wahrhaftig verlangen, dass ich es so sehe. Verlang es nur. Verlang es mit allem Nachdruck. Denn das heißt, dass du das Opfer als Opfer anerkannt, es bringen willst. Du bringst es im Geist der Rolle, die du in meinem Leben spielst. In Erfüllung des Verdienstes, das du dir um meine Menschlichkeit erworben hast. Und dass der Welt vielleicht ein Geheimnis bleiben wird, vielleicht auch nicht. Sagst du mir's zu? Ja. Ich will gehen und nach bestem Vermögen deine Sache führen. Den Händedruck dafür sollst du beim Abschied haben. Sie waren zurückgelangt und Schwertfegern blieb noch Zeit, im Nike-Saal mit dem Freunde eine kleine Erfrischungsmahlzeit zu halten. Geryon Schweigestill hatte für ihn angespannt. Ich werde dich begleiten. Bitte, inkommodiere dich doch nicht. Nein, es gehört sich. Es gehört sich diesmal ganz besonders. Adrian nahm mit ihm in dem hart gefederten Wägelchen Platz, um ihn zur Station zu bringen. Der Zug, gemächlich genug, um in Pfeifering zu halten, fuhr ein und durch das herabgelassene Fenster tauschten sie den Händedruck. Kein Wort mehr. Mach's gut. Mach's nett. Er hob den Arm, bevor Adrian sich zum Gehen wandte. Den, der dahin glitt, sah Adrian niemals wieder. Nur einen Brief erhielt er noch von ihm, auf den er jede Antwort verweigerte. Als ich das nächste Mal bei ihm war, 10 oder 11 Tage später, hatte er diesen Brief bereits in Händen und tat mir seinen bestimmten Entschluss kund, darauf zu schweigen. Er sah blass aus und machte den Eindruck eines Menschen, der einen schweren Schlag empfangen. Er wirkte so besonders dadurch, dass eine Neigung, die ich freilich schon seit einiger Zeit bei ihm beobachtet, nämlich beim Gehen Kopf und Oberkörper etwas zur Seite hängen zu lassen, auffallender hervortrat. Ich denke, du hast keine moralischen Entrüstungs- und Wutausbrüche von mir gewärtigt. Ein ungetreuer Freund. Was weiter? Ich bringe nicht viel Empörung auf gegen den Lauf der Welt. Es ist zwar bitter, und man fragt sich, wem man noch trauen soll, wenn unsere rechte Hand sich gegen unsere Brust kehrt, aber was willst du? So sind Freunde jetzt. Was mir bleibt, ist Scham und die Einsicht, dass ich Prügel verdiene. Wessen hast du dich zu schämen? Eines Benehmens so albern, dass es mich lebhaft an das eines Schuljungen erinnert, der vor lauter Freude über ein gefundenes Vogelnest es einem anderen zeigt und der geht hin und stiehlt's ihm weg. Ach, du wirst aus Zutrauen keine Sünde und Schande machen. Die sind doch wohl beim Diebe. Ich bin gewiss, dass Schwertfeger sich, so viel er wusste, mit den besten, korrektesten Vorsätzen zu Marie Godot begeben hatte. Aber ebenso gewiss ist, dass diese Vorsätze von vornherein nicht auf den festesten Füßen standen, sondern von innen her gefährdet, zur Lockerung, Auflösung, Umgestaltung bereit waren. Was Adrian ihm über die Bedeutung seiner Person für des Freundes Leben und Menschlichkeit eingeprägt hatte, war nicht ohne schmeichelhafte und anspornende Wirkung auf seine Eitelkeit geblieben, und den Gedanken, dass sich seine gegenwärtige Sendung aus dieser Bedeutung ergäbe, hatte er von einem überlegenen Deuter der Dinge angenommen. Aber die eifersüchtige Kränkung über die Sinnesänderung des Eroberten und darüber, dass er ihm nur noch zum Mittel und Werkzeug gut sein sollte, wirkte diesen Einflüssen entgegen, und ich glaube wohl, dass er sich insgeheim frei fühlte. Das heißt, nicht gebunden, anspruchsvolle Untreue mit Treue zu erwidern. Zweifelt irgendjemand, dass ich, was zwischen Rudolf und Marie Godot sich abspielte, in derselben Wörtlichkeit wiedergeben könnte wie das Gespräch in Pfeifferring? Zweifelt jemand, dass ich dabei gewesen bin? Ich denke nicht. Sein verhängnisvolles Ergebnis, heiter, wie er sich vorerst, nicht für mich, aber für andere ansah, war, man wird dieser Annahme beitreten, nicht die Frucht nur einer Unterredung. Eine zweite war dazu nötig, zu der Rudolf angehalten wurde durch die Art, in der Marie ihn nach der ersten verabschiedet hatte. Es war Tante Isabeau, auf die er beim Betreten des kleinen Vorplatzes der Pensionswohnung stieß. Voilà, fragte nach meiner Nichte, bat mit dieser unter vier Augen einige Worte wechseln zu dürfen. Im Interesse eines Dritten. Die alte Dame wies ihn ins Wohn- und Arbeitszimmer mit einem Lächeln, dessen Verschmitztheit Unglauben verriet an seine Rede vom Dritten. Er trat bei Marien ein, die ihn so freundlich wie überrascht begrüßte und Miene machte, ihre Tante zu benachrichtigen, was er zu ihrem wachsenden, jedenfalls heiter betonten Erstaunen für überflüssig erklärte. Nein, nein, die Tante weiß von meinem Hiersein und wird sich einfinden, wenn ich in einer sehr wichtigen, sehr ernsten und schönen Angelegenheit mit Ihnen werde ausgeredet haben. Was hat sie erwidert? Das scherzhaft Alltäglichste gewiss. Da bin ich wahrhaftig begierig. Oder etwas dergleichen. Aber bitte, machen Sie es sich doch bequem für Ihren Vortrag. Er setzte sich zu ihr in einen an ihr Zeichenbrett herangezogenen Sessel. Kein Mensch kann sagen, dass er sein Wort gebrochen hätte. Er stand zu ihm, erfüllte es redlich. Er sprach ihr von Adrian, von seiner Bedeutung, seiner Größe, deren das Publikum nur langsam gewahr werde, von seiner, Rudolfs Bewunderung und Ergebenheit für den außerordentlichen Mann. Er sprach ihr von Zürich, von der Begegnung bei Schlaginhaufens, von dem Tag in den Bergen. Er gestand ihr, dass sein Freund sie liebe. Wie macht man das? Wie bekennt man einer Frau die Liebe eines anderen? Neigt man sich zu ihr? Blickt man ihr ins Auge? Nimmt man bittend ihre Hand, die man gern in die des Dritten legen zu wollen erklärt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Einladung zu einem Ausflug und keinen Heiratsantrag zu überbringen gehabt. Ich weiß, dass sie ihre Hand, sei es aus der Umfassung der seinen oder nur von ihrem Schoße, wo sie freigelegen, hastig zurückzog, dass eine flüchtige Röte die südliche Blässe ihrer Wangen überhauchte und das Lachen aus dem Dunkel ihrer Augen schwand. Sie begriff nicht, war wirklich nicht sicher zu begreifen. Ich weiß nicht, ob ich Sie recht verstehe. Sie, Rudolf, halten bei mir für Herrn Dr. Leverkühn einen Antrag? Ja. Das tue ich pflichtgemäß. Aus Freundschaft. Darum hat Adrian mich aus Zartgefühl gebeten. Und ich habe geglaubt, es ihm nicht abschlagen zu dürfen. Das ist aber sehr schön von Ihnen. Die Ausgefallenheit seiner Lage und Rolle kam ihm erst jetzt recht zum Bewusstsein, und die Befürchtung, dass etwas Beleidigendes für sie daran sein könnte, mischte sich mit darein. Ihr Verhalten, dies ganz und gar befremdete Verhalten, erschreckte ihn zugleich und freute ihn insgeheim. Das Seine zu rechtfertigen, bemühte er sich unter einigem Stottern noch eine Weile. Sie wisse nicht, wie schwer es sei, einem Menschen wie diesem etwas abzuschlagen. Auch habe er sich gewissermaßen verantwortlich gefühlt für die Wendung, die Adrians Leben durch dieses Gefühl genommen, weil ja er es gewesen sei, der ihn zu der Reise in die Schweiz bewogen und so die Begegnung mit ihr, Marien, herbeigeführt habe. Merkwürdig genug, das Violinkonzert sei ihm gewidmet, aber letzten Endes sei es das Mittel gewesen, den Komponisten ihre ansichtig werden zu lassen. Ich bitte Sie zu verstehen. Das Verantwortungsgefühl hat stark zu meiner Bereitschaft beigetragen, Adrians Wunsch zu erfüllen. Hier gab es ein neues, kurzes Zurückziehen der Hand, die er bei seiner Bitte zu ergreifen versucht hatte. Bitte bemühen Sie sich nicht weiter. Es tut mir leid, Ihre freundschaftlichen Hoffnungen vereiteln zu müssen. Aber wenn ich selbstverständlich auch nicht unbeeindruckt bin von der Persönlichkeit Ihres Auftraggebers, so hat die Ehrerbietung, die ich diesem entgegenbringe, doch nichts zu tun mit Empfindungen, welche die Grundlage abgeben könnten für die mir so beredt vorgeschlagene Verbindung. Die Bekanntschaft mit Dr. Leverkühn ist mir eine Ehre und Freude gewesen. Aber leider schließt der Bescheid, den ich ihm jetzt erteilen muss, wohl jede weitere Begegnung als peinlich aus. Ich bedauere es aufrichtig, es so auffassen zu müssen, dass von dieser Veränderung der Dinge auch der Überbringer und Befürworter unerfüllbarer Wünsche betroffen ist. Zweifellos ist es nach dem Vorgefallenen besser und leichter, einander nicht wiederzusehen. Ich nehme hiermit freundlichen Abschied von Ihnen. Adieu, Monsieur. Er bat Marie, aber sie gab nur ihrem Erstaunen Ausdruck, dass er mit ihrem Vornamen bekannt sei und wiederholte die Verabschiedung, die ich so deutlich in ihrem Stimmklang im Ohr habe. Adieu, Monsieur. Er ging. Ein begossener Pudel von außen gesehen, aber innerlich bis zur Beglücktheit vergnügt. Adrians Heiratsidee hatte sich als der Unsinn erwiesen, der sie war, und dass er sich dazu hergegeben, sie ihr zu unterbreiten, hatte sie sehr übel genommen. Sie war zum Entzücken empfindlich dagegen gewesen. Adrian über den Ausgang seines Besuches Bericht zu erstatten, beeilte er sich nicht. Wie froh er war, dass er sich durch das ehrliche Eingeständnis, er selbst sei nicht kalt gegen die Reize des Mädchens, vor ihm salviert hatte. Was er tat, war, niederzusitzen und einen Schreibebrief an die Godot abzufassen. »Ich kann mit Ihrem Adieu, Monsieur, nicht leben und nicht sterben. Ich liebe Sie.« Beschwingt von Flirtbegeisterung und, wie ich glaube, geschrieben nicht einmal in dem klaren Bewusstsein, dass nach seiner Werbung für Adrian die Liebeserklärung mit dem Eheantrag verbunden blieb, auf den sein Flirtkopf von selbst nie verfallen wäre. Den Brief lass ich Marien vor, die ihn nicht hat annehmen wollen. Rudi erhielt keine Antwort darauf. Als er sich aber nur 2 Tage später durch das Zimmermädchen bei mir melden ließ, wurde er nicht abgewiesen. Madame Ferblantier, dies der Name der Tante, sie war eine Witwe, begab sich zu ihrer Nichte hinein. Ich blieb dort geraum Zeit. Und als ich wieder rauskam, gewährte ich ihm mit einem ermutigenden Blinzeln den Eintritt. Natürlich trug er Blumen. Was soll ich weiter sagen? Ich bin zu alt und zu traurig, um eine Szene auszumalen, an deren Einzelheiten auch niemandem gelegen sein kann. Rudolf brachte Adrians Werbung vor, für sich selbst diesmal. obgleich der Flatterer zum Ehestande taugte, wie ich zum Don Juan. Aber es ist müßig, sich über die Zukunft, die Glücksaussichten einer Verbindung Gedanken zu machen, der keine Zukunft bestimmt war, sondern die von einem gewalttätigen Schicksal rasch zunichte gemacht werden sollte. Marie traute sich zu, ihn halten, ihn binden, den Wildfang domestizieren zu können. Sie ließ ihm ihre Hände, sie nahm seinen Kuss, und es dauerte keine 24 Stunden, bis unseren ganzen Bekanntenkreis die heitere Nachricht durchlaufen hatte, dass Rudi gefangen war, dass Konzertmeister Schwertfeger und Marie Godot Brautleute seien. Rudi will seinen Vertrag mit dem Zapfenstößerorchester lösen, in Paris heiraten und dort seine Dienste einer neuen, eben sich konstituierenden musikalischen Körperschaft, dem Orchestre Symphonique, zur Verfügung stellen. Seine Mitwirkung beim Konzert ist eine Art Abschiedsvorstellung. Und da überdies der Dirigent Dr. Ed Schmidt gerade für diesen Abend ein besonders hausfüllendes Berlioz-Wagner-Programm gewählt hat, so ist, wie man so sagt, ganz München da. Viele sind gewiss nicht zuletzt mit dem Wunsche gekommen, Rudi als Bräutigam zu sehen. Übrigens ist seine Verlobte nicht anwesend. Sie ist schon nach Paris zurückgekehrt, wie man hört. Ich hatte viel zu grüßen und machte dabei auch Ines Institoris meine Verbeugung. Sie war allein, das heißt in Gesellschaft der Knöterichs. Was Schwertfeger betraf, so blickte er, wohl wissend, wie vielen neugierigen Augen er begegnen würde, während des ganzen Abends kaum in den Saal. Zu Zeiten, wo er es hätte tun mögen, behorchte er sein Instrument oder blätterte in seinen Noten. Schluss der Darbietungen nun ja bildete das Meistersinger-Vorspiel, breit und lustig gespielt, und der ohne dies laut prasselnde Beifall hob sich noch merklich, als Ferdinand Ed Schmidt das Orchester aufstehen ließ und seinem Konzertmeister dankend die Hand reichte. Meine Absicht war, wenigstens einen Teil meines Heimweges, das heißt des Weges zu meinem Schwabinger Absteigequartier, zu Fuß zurückzulegen. Bald hatte ich von der oberen Türkenstraße her den Odeonsplatz, die Ludwigstraße erreicht und verfolgte die stille Monumentalchaussee, seit Jahren freilich durchaus asphaltiert, auf ihrer linken Seite gegen das Siegestor. Der Abend war bedeckt und sehr mild, mein Wintermantel drückte mich auf die Dauer ein wenig und an der Trambahnhaltestelle Theresienstraße blieb ich stehen, um einen Wagen irgendeiner der nach Schwabing führenden Linien zu erwarten. Ich weiß nicht, weshalb es ungewöhnlich lange dauerte, bis einer kam. Stockungen, Verzögerungen im Verkehr kommen ja vor. Es war ein Wagen der Linie 10, mir ganz genehm, der sich endlich näherte. Noch sehe und höre ich ihn von der Feldherrnhalle her herankommen. Diese bayerisch-blauen Münchner Trambahnwagen sind ja sehr schwer gebaut und machen, liege es nun eben an dieser Schwere oder an besonderen Eigenschaften des Untergrundes, einen erheblichen Lärm. Elektrisches Feuer zuckte beständig unter den Rädern des Gefährtes und noch stärker oben an der Kontaktstange, von wo diese kalten Flammen zischend in ganzen Funkenschwärmen zerstoben. Die Tram war voll besetzt. Den Großteil der Fahrgäste mochten heimkehrende Konzertbesucher bilden. Unter ihnen, inmitten der Bank mir gegenüber, saß Schwertfeger, seinen Geigenkasten aufgestellt zwischen den Knien. Gewiss hat er mich hereinkommen sehen, mied aber meinen Blick. Unterm Mantel trug er ein weißes Kaschnee, das seine Frackschleife bedeckte, war aber nach seiner Gewohnheit ohne Hut. Er sah hübsch und jung aus mit seinem lockig aufstrebenden Blondhaar, die Gesichtsfarbe erhöht von getaner Arbeit dergestalt, dass in dieser ehrenwerten Erhitzung die blauen Augen sogar ein wenig verschwollen wirkten. Auch das aber kleidete ihn so gut wie die leicht aufgeworfenen Lippen, mit denen er so meisterlich zu pfeifen verstand. Ich tauschte einen Gruß mit Dr. Kranich, der auf Schwertfegerseite, aber weit von ihm bei der rückwärtigen Tür seinen Platz hatte. Ein gelegentliches Vorbeugen ließ mich zu meiner Überraschung Ines Institoris gewahren, die auf derselben Seite wie ich, mehrere Plätze vor mir, gegen die Mitte hin, Schwertfegern schräg gegenüber saß. Ich sage zu meiner Überraschung, denn ihr Heimweg war dies ja nicht. Begreiflich wurde mir nun aber, warum Schwertfeger seinen hübschen Kopf meist nach rechts gewandt hielt, so dass sich mir nur sein etwas zu stumpfes Profil bot. Wir passierten die Universität, als das Unglaubliche und wie alles völlig Unerwartete zunächst ganz Unverständliche geschah. Ein Schießen ging los im Wagen, flache, scharfe, schmetternde Detonationen, eine nach der anderen, drei, vier, fünf, in wilder, betäubender Schnelligkeit, und drüben sank Schwertfeger, seinen Geigenkasten zwischen den Händen, erst an die Schulter und dann in den Schoß der rechts neben ihm sitzenden Dame, die sich, wie auch die zu seiner Linken, entsetzt von ihm wegbog, während ein allgemeiner Tumult, mehr Flucht und kreischende Panik als geistesgegenwärtiges Einschreiten den Wagen erfüllte und vorn der Wagenführer, Gott weiß warum, in einem fort wie toll auf die Glocke trat, mag sein, um einen Schutzmann herbeizurufen. Natürlich war keiner in Hörweite. Ein fast gefährliches Gedränge entwickelte sich in dem zum Stehen gekommenen Wagen, da manche Passagiere das Freie suchen wollten, andere von den Plattformen neugierig oder tatenlustig hereinstrebten. Die beiden Herren, die im Gang gestanden, hatten sich zusammen mit mir auf Ines geworfen, viel zu spät natürlich. Wir brauchten ihr den Revolver nicht zu entwinden, sie hatte ihn fallen lassen oder vielmehr von sich geworfen, und zwar in der Richtung ihres Opfers. Ihr Gesicht war weiß wie ein Blatt Papier, mit scharf umgrenzten, hochroten Flecken auf den Wangenknochen. Sie hielt die Augen geschlossen und lächelte irr mit gespitztem Munde. Bei Rudolf standen mehrere Leute, darunter Dr. Kranich, der seine Hand hielt. Was für eine entsetzliche, besinnungslose, unvernünftige Tat. Nie habe ich mehr bedauert, nicht Mediziner, sondern nur Numismatiker zu sein. Und wirklich erschien mir in diesem Augenblick die Münzenkunde als die müßigste der Wissenschaften, noch unnützer als die Philologie, was keineswegs aufrechtzuhalten ist. Tatsächlich war kein Arzt zur Stelle, nicht einer unter so vielen Konzertbesuchern, obgleich doch Ärzte musikalisch zu sein pflegen, schon weil so viele Juden darunter sind. Ich beugte mich über Rudolf. Er gab Lebenszeichen, war aber grässlich getroffen. Unter seinem einen Auge war ein blutender Einschuss, andere Kugeln waren ihm, wie sich erwies, in den Hals, die Lunge, die Kranzgefäße des Herzens gegangen. Er hob den Kopf mit dem Versuche, etwas zu sagen, doch traten sogleich blutige Blasen zwischen seinen Lippen hervor, deren sanfte Dicke mir auf einmal rührend schön erschien. Er verdrehte die Augen, und der Kopf fiel hart auf das Holz zurück. Ich kann nicht sagen, welches jammervolle Erbarmen mit dem Menschen mich fast überwältigend durchdrang. Ich fühlte, dass ich ihn auf eine Weise immer lieb gehabt und muss gestehen, dass meine Teilnahme weit inniger bei ihm war als bei der unseligen, in ihrer Gesunkenheit gewiss bedauernswerten, die durch Leiden und leidbetäubendes, entsittlichendes Laster zu der abscheulichen Tat bereitet worden war. Schon hatten sich zwei oder drei andere Trams aufgestaut. Aus einer von diesen eilte nun doch ein Arzt. Das Sanitätsautomobil war überraschend schnell zur Stelle. Rudolf starb, wie der Arzt es mir nach der Untersuchung gleich als leider wahrscheinlich bezeichnete, auf dem Wege zum städtischen Krankenhaus. Für meinen Teil schloss ich mich den später eintreffenden Polizeibeamten und ihrer nun krampfhaft schluchzenden Arrestantin an, um den Kommissar mit ihren Bewandtnissen bekannt zu machen und ihre Einlieferung in die psychiatrische Klinik zu befürworten. Es wurde dies jedoch für die heutige Nacht nicht mehr bewilligt. Durch Sünden wie dich und immer.